Erster Brüder, wir bitten euch im Herrn Jesus. Lebt so, wie wir es euch gelehrt haben. So gefällt es Gott. Ihr tut das schon. Macht immer so weiter. Zweiter, ihr wisst, welche Regeln wir euch durch den Herrn Jesus gegeben haben. Dritter, Gott will, dass ihr rein lebt. Ihr sollt keine sexuellen Sünden begehen. Vierter, jedermann soll lernen, eine Frau auf gute und ehrliche Weise zu heiraten. Fünfter, nicht mit starken sexuellen Wünschen, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Sechster, niemand soll seinen Bruder im Geschäft betrügen. Der Herr wird all das bestrafen. Das haben wir euch schon gesagt. Siebter, Gott hat uns nicht dazu gerufen, unrein zu leben. Er hat uns dazu gerufen, rein zu leben. Achter, wer diese Regeln nicht beachtet, achtet nicht auf einen Menschen. Er achtet nicht auf Gott. Gott hat euch den Heiligen Geist gegeben. Neunter, wir müssen euch nichts über die Liebe zu Brüdern schreiben. Gott hat euch selbst gelehrt, einander zu lieben. Zehnter, ihr zeigt diese Liebe allen Brüdern in ganz Makedonien. Brüder, wir bitten euch, macht immer so weiter. Elfter, versucht, ruhig zu leben. Jeder soll sich um seine eigenen Dinge kümmern. Arbeitet mit euren Händen, wie wir es euch gesagt haben. Zwölfter, so steht ihr vor anderen gut da. Und ihr braucht niemanden. Dreizehnter, Brüder, wir wollen euch etwas über die Toten erklären. Dann seid ihr nicht traurig, wie Menschen ohne Hoffnung. Vierzehnter, wir glauben, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Gott wird auch die Toten durch Jesus zu sich bringen. Sie werden mit Jesus sein. Fünfzehnter, wir sagen euch, was der Herr gesagt hat. Wir, die wir leben, wenn der Herr kommt, werden nicht vor den Toten sein. Sechzehnter, der Herr wird vom Himmel kommen. Ein Ruf wird ertönen. Die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes werden laut sein. Zuerst werden die Toten, die an Christus glauben, auferstehen. Siebzehnter, danach werden wir, die wir leben, mit ihnen in Wolken gehoben. Wir werden dem Herrn in der Luft begegnen. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Achtzehnter, tröstet einander mit diesen Worten.